jedem Wort und jedem Blick verlieren wir uns Stück für Stück, bis nichts mehr übrig ist von uns. Wir waren uns so ähnlich, bis wir merken, ey, so geht's nicht. Die Stadt war wohl zu klein für uns zwei. In der Wohnung ohne Fenster wurden wir uns immer fremder. Sag mir, was am Ende bleibt. Oh, und ich spür, wie die Liebe zerbricht. Mit jedem Wort und jedem Blick verlieren wir uns Stück für Stück, bis nichts mehr übrig ist. Oh, und ich spür, wie die Liebe zerbricht. Mit jedem Wort und jedem Blick verlieren wir uns Stück für Stück, bis nichts mehr übrig ist von uns. Und es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht frag, machen wir es heute zum letzten Mal. Deine Berührungen sind seit Wochen kühl. Und ich glaube, dass du weißt, was ich fühle.